Kapitel 9, Teil 2 aus der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röll. So von dem Gefühle seines Unglücks ganz erfüllt, entschloss sich unser Held, sich in Erwartung der Rückkehr Petruschkas 2 Stunden lang passiv zu verhalten. Etwa 1 Stunde lang ging er im Zimmer auf und ab und rauchte. Dann warf er die Pfeife beiseite und setzte sich mit einem Buche hin. Dann legte er sich auf das Sofa. Dann griff er wieder zur Pfeife. Dann fing er wieder an, im Zimmer hin und her zu laufen. Er wollte nachdenken. Aber über irgendetwas nachzudenken, war er schlechterdings außerstande. Schließlich stieg die Pein dieses seines passiven Zustandes bis zum äußersten Grade, und Herr Goljatkin entschloss sich, lieber etwas Bestimmtes zu tun. »Petruschka wird erst nach 1 Stunde zurückkommen«, dachte er. »Ich kann den Schlüssel dem Hausknecht geben und selbst unterdessen, ich will die Sache untersuchen, will meinerseits die Sache untersuchen.« Ohne Zeit zu verlieren, ergriff Herr Goljatkin, der es eilig hatte, die Sache zu untersuchen, seinen Hut, verließ das Zimmer, schloss die Wohnung zu, ging zum Hausknecht heran, händigte ihm den Schlüssel nebst einem 10-Kopeken-Stück ein. Herr Goljatkin war außerordentlich freigebig geworden und machte sich auf den Weg dahin, wohin er sich zu begeben vorhatte. Herr Goljatkin ging zu Fuß, zuerst nach der Ismailowski-Brücke. Dieser Weg dauerte ungefähr 1/2 Stunde. Als er zum Ziele seiner Wanderung gelangt war, ging er geradezu auf den Hof des ihm wohlbekannten Hauses und sah zu den Fenstern der Wohnung des Staatsrates Berendejew hinauf. Außer 3 Fenstern, die mit roten Vorhängen verhängt waren, waren alle übrigen dunkel. »Osufi Iwanowitsch hat heute gewiss keine Gäste«, dachte Herr Goljatkin. »Sie sitzen gewiss jetzt alle allein zu Hause.« Nachdem er einige Zeit auf dem Hofe gestanden hatte, war unser Held schon im Begriffe, sich zu etwas zu entschließen. Aber es war seinem Entschlusse anscheinend nichts beschieden, zustande zu kommen. Herr Goljatkin wurde andern Sinnes, machte eine resignierende Handbewegung und ging wieder zurück auf die Straße. »Nein, ich hätte nicht hierher gehen sollen. Was kann ich denn hier tun? Ich will jetzt lieber, und die Sache in eigener Person untersuchen.« Nachdem Herr Goljatkin diesen Entschluss gefasst hatte, machte er sich auf den Weg nach seinem Büro. Der Weg war nicht nah und überdies war ein furchtbarer Schmutz und feuchter Schnee fiel in ganz dicken Flocken. Aber für unseren Helden schien es jetzt keine Hindernisse zu geben. Er wurde allerdings ganz durchnässt und gehörig schmutzig, aber er sagte sich, »Das geht nun alles in einem hin, dafür werde ich meinen Zweck erreicht haben.« Und wirklich näherte sich Herr Goljatkin schon seinem Ziele. Die dunkle Masse des riesigen staatlichen Gebäudes hob sich schon in der Ferne vor ihm ab. »Halt«, dachte er, »wohin gehe ich denn? Und was will ich hier tun? Allerdings werde ich in Erfahrung bringen, wo er wohnt, aber unterdessen ist Petruschka gewiss schon zurückgekommen und hat mir eine Antwort gebracht. Ich verliere nur unnütz meine kostbare Zeit. Ich habe so schon viel Zeit verloren.« »Na, es tut nichts. Das lässt sich alles noch wieder gut machen. Aber soll ich wirklich nicht zu Wachramajew herangehen? Na, ich will es nicht tun. Ich kann es ja auch später noch tun. Ach, ich hätte überhaupt nicht auszugehen brauchen. Aber das liegt nun einmal in meinem Charakter. Das ist so ein Drang bei mir, ob es nun nötig ist oder nicht. Immer strebe ich danach, schnell vorzugehen. Was mag die Uhr sein? Es ist gewiss schon 9. Petruschka kommt vielleicht zurück und findet mich dann nicht zu Hause. Ich habe eine arge Dummheit damit begangen, dass ich ausgegangen bin. Ach, wahrhaftig, das ist eine schwere Aufgabe.« Nachdem er sich auf diese Art aufrichtig gestanden hatte, dass er eine arge Dummheit begangen habe, lief unser Held wieder zurück nach seiner Wohnung in der Schestelowodschnaja Straße. Er langte dort müde und matt an. Schon von dem Hausknechte erfuhr, dass von Petruschka noch nicht zu sehen gewesen sei. »Na ja, das habe ich mir doch gedacht«, sagte sich unser Held. »Und dabei ist es schon 9 Uhr. Nein, was ist er für ein Taugenichts? Immer muss er sich irgendwo betrinken. Herr, du mein Gott, ist das ein Unglückstag für mich!« Unter solchen Gedanken und Wehklagen schloss Herr Goljatkin seine Wohnung auf, machte Licht, zog sich ganz aus, zündete sich eine Pfeife an, legte sich erschöpft, müde, wie zerschlagen und hungrig auf das Sofa und wartete auf Petruschka. Die Kerze brannte trübe, der Lichtschein zitterte an den Wänden. Herr Goljatkin schaute und schaute, dachte und dachte und versank endlich in einen totenähnlichen Schlaf. Als er erwachte, war es schon spät. Die Kerze war fast ganz heruntergebrannt, qualmte und war nah daran zu erlöschen. Herr Goljatkin sprang auf, schüttelte sich und erinnerte sich an alles, was vorgegangen war, schlechthin an alles. Hinter der Scheidewand war Petruschkas kräftiges Schnarchen zu vernehmen. Herr Goljatkin stürzte zum Fenster, nirgend war Licht zu sehen. Er öffnete die Luftklappe, es war still, die Stadt war wie ausgestorben, sie schlief. Also musste es etwa 2 oder 3 Uhr sein, und so war es auch. Die Uhr hinter der Scheidewand holte mit Anstrengung aus und schlug 2. Herr Goljatkin lief hinter die Scheidewand. Nach langen Bemühungen gelang es ihm durch Püffe und Stöße, Petruschka einigermaßen munter zu bekommen und ihn dahin zu bringen, dass er sich im Bette aufrichtete. In diesem Augenblicke erlosch die Kerze vollständig. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis Herr Goljatkin eine andere Kerze gefunden und angezündet hatte. Unterdessen hatte es Petruschka fertiggebracht, von neuem einzuschlafen. »So ein Schurke, so ein Taugenichts«, rief Herr Goljatkin, während er ihm von neuem Püffe versetzte. »Wirst du wohl aufstehen? Wirst du wohl aufwachen?« Nach einer halbstündigen Anstrengung glückte es Herrn Goljatkin aber doch, seinen Diener vollständig in Bewegung zu bringen und ihn hinter seiner Scheidewand hervorzusehen. Erst hier erkannte unser Held, dass Petruschka, was man nennt, sternhagelvoll war und sich kaum auf den Beinen hielt. »Du Faulpelz«, schrie Herr Goljatkin, »du Nichtswürdiger, du hast mir ja den schwersten Schaden zugefügt. Herrgott, wo hast du nur den Brief gelassen? Ach, du mein Schöpfer, wie soll der Brief nun? Und warum habe ich ihn überhaupt geschrieben? Brauchte ich denn zu schreiben?« »Ich habe mich von meinem übermäßigen Ehrgefühl hinreißen lassen, ich Dummkopf. Dahin hat mich meine Empfindlichkeit gebracht. Das hast du nun von deinem Ehrgefühl, du Schuft. Das hast du von deinem Ehrgefühl. Na, du da, wo hast du den Brief gelassen, du Halunke? An wen hast du ihn abgegeben?« »An niemanden habe ich einen Brief abgegeben. Ich habe überhaupt keinen Brief gehabt.« »So ist die Sache.« Herr Goljatkin rang vor Verzweiflung die Hände. »Hör mal, Petruschka, hör mal zu, hör mal, was ich dir sagen will.« »Na ja, ich höre.« »Wo bist du hingegangen? Antworte.« »Wo ich hingegangen bin? Zu guten Leuten bin ich hingegangen. Weiter geht mich nichts an.« »Ach du, mein Herrgott, wo bist du zuerst hingegangen? Bist du in der Kanzlei gewesen? Hör mal, Petruschka, du bist wohl betrunken.« »Ich betrunken? Da will ich doch gleich auf dem Fleck krepieren, da will ich...« »Nein, nein, das macht ja nichts, dass du betrunken bist. Ich habe nur gefragt. Es ist ganz gut, dass du betrunken bist. Ich schelte ja nicht, Petruschka, ich schelte ja nicht. Du hast es vielleicht für einen Augenblick vergessen und wirst dich an alles wieder erinnern. Nun, also besinne dich mal. Bist du bei dem Sekretär Wachramajew gewesen? Bist du da gewesen oder nicht?« »Ich bin nicht bei ihm gewesen, so ein Sekretär gab es gar nicht. Da will ich gleich auf dem Fleck...« »Nein, nein, Petruschka, nein, Petruschka, ich schelte ja nicht, du siehst ja, dass ich nicht schelte.« »Na, was ist denn dabei? Draußen ist es kalt und nass, da trinkt der Mensch ein Schlückchen, das schadet ja nichts. Ich bin darüber nicht böse. Ich habe heute selbst ein bisschen getrunken, lieber Freund. Nun sage mal, besinne dich mal, lieber Freund. Bist du bei dem Sekretär Wachramajew gewesen?« »Na, wenn es so steht, dann will ich wahrheitsgemäß sagen, ich bin da gewesen. Da will ich gleich auf dem Fleck. Na, das ist schön, Petruschka, das ist ja schön, dass du da gewesen bist. Du siehst, ich bin nicht ärgerlich. Nun, fuhr unser Held fort, der seinen Diener noch weiter zu begütigen suchte, ihm auf die Schulter klopfte und ihm zulächelte. Nun also, du hast ein bisschen getrunken, du Racker, hast für 10 Kopeken ein bisschen getrunken. »Ja, ja, du Spitzbube, na, das schadet nichts. Na, du siehst, dass ich nicht böse darüber bin. Ich bin nicht böse darüber, lieber Freund. Ich bin nicht böse darüber.« »Nein, ich bin kein Spitzbube. Das können Sie sagen, was Sie wollen. Ich bin nur zu guten Leuten herangegangen. Aber ich bin kein Spitzbube und bin nie ein Spitzbube gewesen.« »Aber nein, nein, Petruschka, so höre doch, Petruschka, ich schimpfe dich ja nicht, wenn ich dich einen Spitzbuben nenne. Ich sage das ja, um dir eine Freude zu machen. Ich sage das in gutem Sinne. Damit schmeichelt man ja manchen Menschen, Petruschka, wenn man zu ihm sagt, er sei ein solcher Schlaukopf, ein so geriebener Bursche, dass er sich von niemandem betrügen und hinters Licht führen lasse. So etwas hört mancher gern. Nun, es macht nichts.« »Nun sage mir jetzt nur ohne Umschweife, Petruschka, offenherzlich, wie einem Freunde. Na, bist du bei dem Sekretär Wachramajew gewesen und hat er dir die Adresse gegeben?« »Ja, er hat mir auch die Adresse gegeben. Auch die Adresse hat er mir gegeben. Er ist netter, freundlicher Beamter. Dein Herr«, sagte er, »ist ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch. Bestelle deinem Herrn nur eine Empfehlung von mir und meinen Dank und sage ihm, dass ich ihn sehr gern habe. Ich schätze deinen Herrn sehr hoch, weil dein Herr«, sagte er, »ein guter Mensch ist, Petruschka. Und du, Petruschka«, sagte er, »bist auch ein guter Mensch. Und da will ich gleich...« »Ach, du mein Herrgott, aber die Adresse!« »O, du unzuverlässiges Subjekt!« Die letzten Worte sagte Herr Goljatkin fast flüsternd. »Die Adresse. Er hat mir auch die Adresse gegeben.« »Er hat sie dir gegeben? Na, wo wohnt er denn, dieser Goljatkin, dieser Titularrat Goljatkin?« Er sagte, »Goljatkin findest du in der Schestilowotschnaja Straße.« »Wenn du hinkommst«, sagte er, »in die Schestilowotschnaja Straße, dann rechts die Treppe hinauf im 4. Stock. Da wirst du Goljatkin finden«, sagte er. »Du Schurke«, schrie unser Held, der endlich die Geduld verlor, »du Kanaile, das bin ich ja, da redest du ja von mir. Aber es gibt noch einen andern Goljatkin. Ich rede von dem andern, du Schurke.« »Na, meinetwegen. Was kümmert es mich? Meinetwegen.« »Aber der Brief. Was für ein Brief?« »Es ist gar kein Brief da gewesen. Ich habe keinen Brief gesehen.« »Wo hast du ihn denn gelassen, du Schlingel?« »Ich habe ihn abgegeben.« »Ich habe den Brief abgegeben. Bestelle eine Empfehlung«, sagte er, »und ich ließe danken. Dein Herr ist ein guter Mensch. Bestelle deinem Herrn eine Empfehlung«, sagte er. »Aber wer hat das denn gesagt? Hat das Goljatkin gesagt?« Petruschka schwieg ein Weilchen, sah seinem Herrn gerade in die Augen und grinste über das ganze Gesicht. »Hör mal, du Racker«, begann Herr Goljatkin keuchend und vor Wut ganz außer sich, »was hast du mir da angetan? Nun sag mir nur, was du mir da angetan hast. Du hast mich zugrunde gerichtet, du Bösewicht. Völlig zugrunde gerichtet hast du mich, du unzuverlässiger Patron.« »Na, meinetwegen, was kümmert es mich?« sagte Petruschka in entschiedenem Tone und zog sich hinter die Scheidewand zurück. Komm her, du Nichtswürdiger!« »Ich komme jetzt nicht zu Ihnen, fällt mir nicht ein. Was kümmert es mich? Ich gehe zu guten Leuten. Gute Leute leben ehrenhaft, gute Leute leben ohne Falschheit und sind niemals doppelt. Herrn Goljatkin wurden Arme und Beine starr und kalt wie Eis, und der Atem stockte ihm. »Ja«, fuhr Petruschka fort, »die sind niemals doppelt, die versündigen sich nicht gegen Gott und gegen ehrenhafte Leute.« »Du taugenichts, du Trunkenbold, schlaf dich jetzt aus, du Halunke, aber morgen werde ich dir deinen Standpunkt klar machen«, sagte Herr Goljatkin mit kaum vernehmbarer Stimme. Was Petruschka anlangt, so murmelte er noch etwas. Darauf war zu hören, wie er sich auf sein Bett legte, so daß das Bett krachte, wie er lang gezogen gähnte, sich ausstreckte und endlich schnarchend in den sogenannten Schlaf der Unschuld versank. Herr Goljatkin war nicht tot, nicht lebendig. Petruschkas Benehmen, seine sehr sonderbaren, obwohl nur entfernten Anspielungen, über die man sich somit nicht zu ärgern brauchte, umso weniger, dass sie aus dem Munde eines Betrunkenen kamen und endlich die gesamte üble Wendung, die die Sache genommen hatte, all dies hatte Herrn Goljatkin im tiefsten Grunde erschüttert. Und da musste ich auf den Einfall kommen, ihm mitten in der Nacht Vorwürfe zu machen, sagte unser Held, der infolge einer krankhaften Empfindung am ganzen Leibe zitterte. Und da plagte mich der Teufel, mich mit einem Betrunkenen abzugeben. Was für vernünftige Antworten kann man wohl von einem Betrunkenen erwarten? Da ist doch jedes Wort eine Lüge. Worauf spielte er übrigens an, der Halunke? Herr, du mein Gott, und wozu habe ich alle diese Briefe geschrieben? Ich Mörder, ich Selbstmörder! Ich kann doch nie schweigen. Nein, ich musste mich verplappern. Nun hast du's. Du gehst zugrunde, du bist wie ein alter Lappen. Aber dabei willst du noch von Ehrgefühl reden und sagst, meine Ehre leidet. Ich muss meine Ehre retten. Oh, ich Selbstmörder. So sprach Herr Goljatkin, während er auf seinem Sofa saß und sich vor Angst nicht zu rühren wagte. Auf einmal blieben seine Augen auf einem Gegenstande haften, der im höchsten Grade seine Aufmerksamkeit erregte. Fürchtend, der Gegenstand, der seine Aufmerksamkeit erregte, könne eine Illusion, eine Täuschung seiner Einbildungskraft sein, streckte er die Hand nach ihm aus, hoffnungsvoll, schüchtern und in unbeschreiblicher Neugier. Nein, es war keine Täuschung, es war keine Illusion. Ein Brief war es, ein richtiger Brief. Zweifellos ein Brief und an ihn adressiert. Herr Goljatkin nahm den Brief vom Tische, das Herz in der Brust pochte ihm heftig. Gewiss hat ihn dieser Schurk gebracht, dahingelegt und dann vergessen. Gewiss ist es alles so zugegangen, gewiss wird es genau so zugegangen sein. Der Brief war von dem Sekretär Wachramajew, einem jüngeren Kollegen und ehemaligen Freunde des Herrn Goljatkin. »Übrigens habe ich mir das alles vorhergedacht«, sagte sich unser Held, »und alles, was jetzt in dem Briefe stehen wird, habe ich mir ebenfalls vorhergedacht.« Der Brief lautete folgendermaßen. »Geehrter Herr Jakow Petrowitsch, Ihr Diener ist betrunken, und es ist nichts Gescheites von ihm zu erwarten. Aus diesem Grunde ziehe ich es vor, Ihnen brieflich zu antworten.« Ich beeile mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich den mir von Ihnen erteilten Auftrag, bestehend in der Weitergabe eines Briefes an eine Ihnen bekannte Person, mit aller Zuverlässigkeit und Genauigkeit ausführen werde. Diese Ihnen sehr bekannte Person, die mir jetzt einen früheren Freund ersetzt und deren Namen ich hier verschweige, weil ich den Ruf eines ganz unschuldigen Menschen nicht grundlos beflecken möchte, wohnt mit mir zusammen in Carolina Ivanovnas Wohnung, in demselben Zimmer, in welchem früher, zu der Zeit, als sie noch bei uns wohnten, ein aus Tambow zugereister Infanterieoffizier logierte. Übrigens können Sie diese Person überall im Verkehr mit ehrenhaften, offenherzigen Leuten finden, was man von manchen anderen nicht sagen kann. Meine Beziehungen zu Ihnen beabsichtigte ich mit dem heutigen Tage abzubrechen. Wir können unseren bisherigen freundschaftlichen Ton und unser einmütiges, kollegialisches Verhältnis nicht beibehalten, und daher bitte ich Sie, geehrter Herr, unverzüglich nach Empfang dieses meines freimütigen Briefes mir die 2 Rubel zuzustellen, die Sie mir noch für ein Rasiermesser ausländischen Fabrikates schulden, das ich Ihnen, wenn Sie sich erinnern, vor 7 Monaten verkaufte noch zu der Zeit, als Sie mit mir bei Karolina Iwanowna wohnten, die ich von ganzem Herzen hochschätze. Ich verfahre so deshalb, weil Sie nach der Angabe verständiger Leute alles Ehrgefühl und allen guten Ruf verloren haben und für die Moralität unschuldiger, noch nicht infizierter Leute gefährlich geworden sind. Denn gewisse Personen leben nicht nach den Geboten der Wahrhaftigkeit, und dazu sind ihre Reden trügerisch und ihre wohlwollende Miene verdächtig. Leute, welche bereit sind, Karolina Iwanownas Verteidigung zu übernehmen, eines Mädchens, das sich immer wohlgesittet benommen hat und zweitens durchaus ehrenwert ist und ferner, wenn sie auch die Jugend bereits hinter sich hat, doch dafür aus einer guten ausländischen Familie stammt, solche Leute kann man immer und überall finden. Und mehrere Personen haben mich gebeten, dies in diesem, meinem Briefe, beiläufig in ihrem Namen zu erklären. In jedem Falle werden Sie seinerzeit alles erfahren, wenn Sie es nicht jetzt schon erfahren haben, trotzdem Sie sich nach der Angabe anständiger Leute an allen Enden der Residenz in schlechten Ruf gebracht haben, geehrter Herr, und folglich schon an vielen Stellen Mitteilungen, Ihre Person betreffend, hätten erhalten können. Zum Schlusse meines Briefes erkläre ich Ihnen, geehrter Herr, dass die Ihnen bekannte Person, deren Namen ich hier aus gewissen wohlanständigen Gründen nicht erwähne, die volle Hochachtung wohlgesinnter Leute genießt, zudem ein heiteres, angenehmes Wesen hat, wie im Dienste so auch im Verkehr mit allen vernünftig denkenden Leuten reüssiert, ihrem Worte und der Freundschaft treu bleibt und nicht hinter dem Rücken diejenigen beleidigt, mit denen sie öffentlich in freundschaftlichen Beziehungen steht. In jedem Falle verbleibe ich Ihr gehorsamer Diener, N. Wachramajew. P.S. Jagen Sie Ihren Diener fort, er ist ein Trunkenbold und macht Ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach viel Mühe und Umstände. Nehmen Sie doch an seiner Stadt Jewstafi, der früher bei uns diente und augenblicklich ohne Stelle ist. Ihr jetziger Diener ist nicht nur ein Trunkenbold, sondern außerdem auch ein Dieb. Denn er hat noch in der vorigen Woche ein Pfund Stückenzucker an Karolina Iwanowna für sehr billigen Preis verkauft, was er meines Erachtens nur tun konnte, wenn er sie im Kleinen und zu verschiedenen Zeitpunkten listig bestohlen hat. Ich schreibe Ihnen dies, weil ich Ihnen Gutes wünsche, obgleich gewisse Personen weiter nichts verstehen, als alle Leute zu beleidigen und zu betrügen, namentlich einen jeden, der ehrenhaft ist und einen guten Charakter besitzt, und überdies über andere Leute hinter deren Rücken Verleumdungen verbreiten und die Handlungsweise derselben in ungünstigem Lichte darstellen, einzig und allein aus Neid, und weil sie für sich selbst solche ehrenhaften Beziehungen nicht in Anspruch nehmen können. W. Nachdem unser Held Wachramajews Brief durchgelesen hatte, beharrte er noch lange in regungsloser Haltung auf seinem Sofa. Eine Art von neuem Lichte drang durch den ganzen trüben, rätselhaften Nebel, der ihn schon seit 2 Tagen umgab. Unser Held begann zum Teil zu verstehen. Er wollte sich vom Sofa erheben und ein paar Mal im Zimmer auf und ab gehen, um sich zu erholen, seine in Verwirrung geratenen Gedanken einigermaßen zu sammeln, sie auf einen bestimmten Gegenstand zu richten und dann, wenn er ein wenig in Ordnung gekommen wäre, seine Lage reiflich zu überlegen. Aber kaum machte er einen Versuch aufzustehen, als er sofort matt und kraftlos auf seinen bisherigen Platz zurücksank. »Ja, gewiss, ich habe mir das alles vorhergedacht, aber in welcher Manier schreibt er nur? Und was ist der gerade Sinn dieser Worte? Den Sinn verstehe ich allerdings, aber wohin wird dies alles führen? Wenn er gerade heraus sagte, so und so, das und das verlange ich, dann würde ich seine Forderung erfüllen. Aber auf diese Art nimmt die Sache eine recht unangenehme Wendung. Ach, wenn es nur recht bald Tag würde und ich mich recht bald ans Werk machen könnte. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich werde sagen, so und so, auf Erörterungen bin ich bereit einzugehen. Meine Ehre werde ich nicht verkaufen. Und so weiter. Übrigens, wie hat er, diese gewisse Person, dieser unangenehme Mensch, es angefangen, sich hier einzumischen? Und wozu hat er sich eigentlich hier eingemischt? Ach, wenn es doch recht schnell Tag würde. Bis dahin bringen sie mich in üblen Ruf, intrigieren gegen mich und arbeiten auf meinen Schaden hin. Die Hauptsache ist, ich darf keine Zeit verlieren, sondern muss zum Beispiel jetzt wenigstens einen Brief schreiben, in dem ich diese und jene Punkte mit Stillschweigen übergehe und mich mit diesen und jenen einverstanden erkläre. Und morgen, so wie es hell wird, muss ich ihn absenden und ich selbst muss so früh wie möglich, und ihnen von der anderen Seite entgegenarbeiten und diesen allerliebsten Leuten zuvorkommen. Sie bringen mich in schlechten Ruf, das steht fest. Herr Goljatkin legte sich einen Bogen Papier zurecht, ergriff die Feder und schrieb folgenden Brief als Antwort auf den Brief des Gouvernementssekretärs Wachramajew. Geehrter Herr Nestor Ignatjewitsch, mit Erstaunen und betrübtem Herzen habe ich Ihren für mich so beleidigenden Brief gelesen, denn ich erkenne deutlich, dass Sie mich meinen, wenn Sie von einigen unwürdigen Personen reden und von manchen, die eine wohlwollende Gesinnung erheucheln. Mit aufrichtigem Schmerze sehe ich, wie schnell, wie erfolgreich und wie tief die Verleumdung Wurzel geschlagen hat, zum Schaden meiner Wohlfahrt, meiner Ehre und meines guten Namens. Und besonders kränkend und verletzend ist es für mich, dass sogar ehrenhafte Leute, Leute mit einer wahrhaft anständigen Denkweise und, was die Hauptsache ist, mit geradem, offenem Charakter, sich von der Partei der wohlanständigen Leute lossagen und mit den besten Eigenschaften ihres Herzens sich jener verderblichen Fäulnis hingeben, die leider in unserer argen, sittenlosen Zeit so stark wuchert und sich so heimtückisch ausbreitet. Zum Schlusse erkläre ich, dass ich es für meine heilige Pflicht erachte, meine von Ihnen bezeichnete Schuld, nämlich 2 Rubel, Ihnen in Ihrem vollen Betrage zurückzuerstatten. Was Ihre Andeutungen im Betreff einer gewissen Person weiblichen Geschlechtes und im Betreff der Absichten, Spekulationen und mannigfaltigen Pläne dieser Person anbelangt, geehrter Herr, so sage ich Ihnen, dass ich all diese Andeutungen nur unvollkommen und mangelhaft verstanden habe. Gestatten Sie mir, geehrter Herr, meine anständige Denkweise und meinen ehrlichen Namen unbefleckt zu erhalten. In jedem Falle bin ich bereit, auf persönliche Erörterungen einzugehen, da ich das mündliche Verfahren dem brieflichen als zuverlässiger vorziehe, und überdies bin ich zu einer friedlichen, selbstverständlich gegenseitigen Einigung bereit. Zu diesem Ende ersuche ich Sie, geehrter Herr, dieser Person von meiner Bereitwilligkeit zu einer persönlichen Verständigung Mitteilung zu machen und Sie außerdem um Bestimmung von Zeit und Ort für eine Zusammenkunft zu bitten. Es war mir schmerzlich, geehrter Herr, Ihre Anspielungen darauf zu lesen, dass ich Sie gekränkt, unsere ursprüngliche Freundschaft verraten und mich in schlechtem Sinne über Sie ausgesprochen hätte. Ich schreibe all dies einem Missverständnisse zu, abscheulicher Verleumdung, dem Neide und Übelwollen derjenigen, die ich mit Recht meine erbittersten Feinde nennen kann. Aber Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass die Unschuld schon durch Ihre Unschuld stark ist, dass die Schamlosigkeit, die Frechheit und die empörende Familiarität mancher Personen früher oder später sich das Brandmal allgemeiner Verachtung zuziehen werden und dass diese Personen an die Nichtwürdigkeit und Verderbtheit ihres eigenen Herzens zugrunde gehen müssen. Zum Schlusse bitte ich Sie noch, geehrter Herr, diesen Personen mitzuteilen, dass Ihre seltsame Anmaßung und Ihr unedles, fantastisches Verlangen, andere aus den Stellungen zu verdrängen, die diese anderen durch ihr Dasein in dieser Welt einnehmen und sich deren Platz anzueignen, nur geeignet sind, Erstaunen, Verachtung und Bedauern zu erwecken und sie selbst ins Irrenhaus zu bringen, und dass überdies solche Machenschaften durch die Gesetze streng verboten sind, was meiner Meinung nach durchaus gerecht ist. Denn ein jeder muss mit seinem eigenen Platz zufrieden sein, alles hat seine Grenzen, und wenn dies ein Scherz ist, so ist es ein unziemlicher Scherz, ja, ich will noch mehr sagen, ein ganz unmoralischer Scherz, denn ich erlaube mir, Ihnen zu versichern, geehrter Herr, dass meine oben dargelegten Anschauungen über den eigenen Platz eines jeden rein moralisch sind. In jedem Fall habe ich die Ehre zu verbleiben, Ihr gehorsamster Diener, J. Goljadkin. Ende Kapitel 9, Teil 2.